Abschnitt 4 aus David Copperfield, Band 10, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 61. Kapitel: Zwei interessante Büßende werden vorgeführt. Eine Zeit lang, jedenfalls bis ich mit meinem Buch fertig war, was noch mehrere Monate in Anspruch nahm, wohnte ich bei meiner Tante in Dover und schrieb dort ruhig und eifrig weiter an dem Fenster, aus dem ich so oft nach dem Mond auf dem Meere geblickt hatte, als dieses Dach zuerst mir Schutz gewährte. Gemäß meiner Absicht, meine Dichtungen nur zu erwähnen, wenn sie wirklich mit dem Verlauf meiner Geschichte in Zusammenhang kommen, will ich hier nicht von den Bestrebungen, den Wonnen, den Ängsten und den Triumphen meiner Kunst sprechen. Dass ich mich ihr mit aufrichtigem Ernst und ganzer Kraft widmete, habe ich schon gesagt. Wenn meine Bücher irgendeinen Wert haben, so können Sie das Übrige sagen. Sonst hätte ich ziemlich nutzlos geschrieben und das Übrige wird niemanden interessieren. Zuweilen besuchte ich London, um mich in dem dortigen Lebensgewühl zu verlieren oder mit Traddles über eine Geschäftsangelegenheit zu sprechen. Er hatte meine Angelegenheiten während meiner Abwesenheit mit der größten Einsicht verwaltet und meine Vermögensverhältnisse waren sehr gut. Da mein Ruf als Schriftsteller mir einen ausgedehnten Briefwechsel mit mir unbekannten Leuten zuzog, ihre Briefe handelten meistens von nichts und waren sehr schwer zu beantworten, kam ich mit Traddles überein, an seine Tür meinen Namen anschlagen zu lassen. Hier gaben die unglücklichen Briefträger dieses Distrikts ganze Scheffel von Briefen an mich ab. Hier saß ich zu Zeiten und arbeitete mich durch die Papiermassen gleich einem Staatssekretär des Innern, nur ohne Gehalt. Unter diesen Briefen befand sich dann und wann ein verbindliches Anerbieten von einem der zahllosen Beiläufer, die sich immer in den Commons herumtreiben, unter dem Schutze meines Namens, nachdem ich Proctor geworden, zu praktizieren und mir einen Gewinnanteil zu bezahlen. Ich aber schlug diese Anerbietungen aus, denn ich wusste, dass schon viele derartige Praktikanten vorhanden waren und meinte, die wären schlecht genug, ohne dass ich noch etwas hinzutäte. Die Mädchen waren wieder nach Hause gereist, als mein Name an Traddles Tür erschien, und der Bursche mit dem pfiffigen Gesicht sah den ganzen Tag aus, als ob er nicht das Mindeste von Sophien wüsste, die in einem Hofzimmer saß und von ihrer Arbeit auf ein rauchgeschwärztes Streifchen Garten mit einem Brunnen darin herabsah. Aber dort fand ich sie immer unverändert, die muntere Hausfrau. Und oft summte sie ihre Devonshirer Balladen, wenn kein fremder Fuß die Treppen heraufkam. Ich wunderte mich anfangs, warum ich so oft Sophien mit Schreiben beschäftigt fand und warum sie immer, wenn ich kam, das Buch zumachte und es hurtig in den Tischkasten legte. Aber das Geheimnis löste sich bald. Eines Tages nahm Traddles, der eben durch einen feinen kalten Regen aus dem Gericht gekommen war, ein Papier aus seinem Pulte und frug mich, was ich von dieser Handschrift halte. »Ich bitte dich, Tom«, rief Sophie, die seine Hausschuhe vor dem Feuer wärmte. »Warum denn nicht, liebe Sophie«, entgegnete Tom ganz erfreut. »Was meinst du zu dieser Hand, Copperfield?« »Es ist eine sehr gut ausgeschriebene Advokatenhand«, sagte ich. »Ich glaube kaum, dass ich jemals eine so feste Hand gesehen habe.« »Nicht wie eine Damenhand?« sagte Traddles. »Eine Damenhand«, wiederholte ich, »Mauersteine und Kalk sind einer Damenhand ähnlicher.« Traddles brach in ein frohes Gelächter aus und sagte mir, dass es Sophiens Handschrift sei, dass Sophie erklärt hätte, er werde bald einen Kopisten brauchen und dieser Kopist werde sie sein, da sie diese Handschrift nach Vorschriften gelernt und dass sie, ich weiß nicht mehr, wie viel Folioseiten die Stunde schreiben könne. Sophie wurde sehr verlegen, als er mir das erzählte und sagte, wenn Tom erst Richter wäre, werde er es nicht so bereitwillig ausplaudern. Das leugnete Tom und behauptete, er werde unter allen Umständen stolz darauf sein. »Wie durch und durch gut und liebenswürdig deine Frau ist, lieber Traddles«, sagte ich lachend, als sie fort war. »Lieber Copperfield«, gab Traddles zurück, »sie ist ohne Ausnahme das beste Mädchen von der Welt. Wie sie hier wirtschaftet, ihre Pünktlichkeit, ihre häuslichen Kenntnisse, ihre Sparsamkeit und ihre Ordnung, ihr heiterer Sinn, Copperfield.« »Du hast alle Ursache, sie zu loben«, entgegnete ich ihm. »Du bist ein glücklicher Mensch. Ich glaube, ihr macht euch untereinander zu den beiden glücklichsten Menschen auf der Welt.« »Ich bin überzeugt, wir beide gehören unter die glücklichsten Leute«, sagte Traddles. »Ich gebe das unter allen Umständen zu. Du mein Gott, wenn ich sie früh, wenn es noch dunkel ist, bei dem Lichte aufstehen und sich mit den Anordnungen für den Tag beschäftigen sehe, wie sie dann auf den Markt geht, ehe die Schreiber kommen, sich um kein Wetter kümmert, die allerdelikatesten kleinen Mittagsessen aus den einfachsten Sachen bereitet, Puddings und Pasteten macht, alles an seiner rechten Stelle lässt und dabei immer selbst so schmuck und hübsch aussieht, auf mich abends wartet und wenn es noch so spät ist und immer bei guter Laune frohen Mutes und alles meinetwegen, so gestehe ich offen, kann ich es manchmal nicht glauben, Copperfield.« Er tat sogar zärtlich mit den Hausschuhen, die sie gewärmt hatte, wie er sie anzog und im Genuss ihrer Wärme die Füße auf das Kamingitter stützte. »Ich gestehe offen, ich kann es manchmal nicht glauben«, sagte Traddles, »und dann unsere Vergnügungen. Gott, sie sind so wenig kostspielig, aber sie sind köstlich. Wenn wir abends zu Hause sitzen und die Saaltür zumachen und die Vorhänge zuziehen, die sie selbst gemacht hat, wo kann es da gemütlicher sein? Wenn schönes Wetter ist und wir gehen abends spazieren, so bieten sich uns in den Straßen tausenderlei Genüsse. Wir stehen vor den blitzenden Fenstern der Juwelierläden und ich zeige Sophien die Schlangen mit den Diamantaugen um einen kleinen Hügel von weißen Atlas geschlungen, die ich ihr schenken würde, wenn ich das Geld dazu hätte. Sophie zeigt mir die goldene Uhr mit vier Steinen und wer weiß was noch allem, die sie mir kaufen würde, wenn sie das Geld dazu hätte. Und wir suchen uns die Löffel und Gabeln, die Fischkellen, Buttermesser und Zuckerzangen aus, die wir am liebsten kauften, wenn wir das Geld dazu hätten, und wir gehen wirklich mit dem Gefühl fort, dass wir sie schon hätten. Dann, wenn wir auf die freien Plätze und die großen Straßen kommen und sehen, dass ein Haus zu vermieten ist, so betrachten wir es uns manchmal und sprechen zueinander, wie würde sich das machen, wenn ich Richter würde, und wir teilen es ein. Dies Zimmer für uns, diese Zimmer für die Mädchen und so weiter, bis wir zu unserer Befriedigung sehen, dass es passen oder nicht passen würde, wie es nur gerade ist. Manchmal gehen wir um den halben Preis ins Theater, ins Parterre, dessen Geruch schon meiner Meinung nach für das Geld billig ist, und da genießen wir wahrhaft das Stück, von dem Sophie jedes Wort glaubt und ich auch. Auf dem Nachhauseweg kaufen wir vielleicht eine kleine Delikatesse bei dem Koch oder eine kleine Hummer bei dem Fischhändler und nehmen es mit nach Hause und bereiten uns ein glänzendes Abendessen, wobei wir über das, was wir gesehen haben, plaudern. Nun wirst du zugeben, Copperfield, wenn ich Lord Kanzler wäre, könnte ich das nicht tun. Du würdest in jeder Stellung etwas Angenehmes und Liebenswürdiges tun, Traddles, dachte ich. Apropos, sagte ich dann laut, ich vermute, du zeichnest jetzt keine Gerippe mehr? »Oh doch«, entgegnete Traddles mit Lachen und Erröten, »ich kann es nicht leugnen, lieber Copperfield, denn wie ich neulich in einer der hinteren Reihen in King's Bench mit der Feder in der Hand saß, kam ich auf den Einfall zu versuchen, ob ich die Kunst noch könnte, und ich fürchte, es ist ein Gerippe mit einer Perücke dort auf dem Rande des Pultes zu sehen.« Nachdem wir uns beide herzlich ausgelacht hatten, fertigte Traddles die Sache damit ab, dass er mit einem Lächeln ins Feuer sah und mit seiner milden, verzeihenden Weise sagte, »Der alte Creakle.« »Ich habe hier einen Brief von diesem alten Schurken«, sagte ich, »denn ich konnte ihm niemals weniger die Art, wie er Traddles seine Zeit geprügelt hatte, vergeben, als wenn ich Traddles so bereitwillig sah, ihm zu vergeben.« »Von Creakle, unserem Lehrer«, rief Traddles, »nein.« »Unter den Personen, die mein wachsender Ruf an mich heranzieht«, sagte ich und blätterte meine Briefe durch, »und die jetzt entdecken, dass sie mich immer sehr geliebt haben, ist dieser selbige Creakle. Er ist jetzt nicht mehr Schuldirektor, Traddles, er hat sich zurückgezogen. Er ist Friedensrichter in Middlesex.« Ich glaubte, Traddles würde über diese Nachricht verwundert sein, aber er war es durchaus nicht. »Wie, meinst du, wohl mag er es zum Friedensrichter gebracht haben?« sagte ich. »Ach Gott«, gab Traddles zur Antwort, »diese Frage wäre wohl schwer zu beantworten. Vielleicht hat er für jemanden gestimmt oder jemandem Geld geborgt oder jemandem etwas abgekauft oder auf andere Weise jemanden verpflichtet, eine schmutzige Sache für jemanden übernommen, welcher den Lord Lieutenant der Grafschaft veranlasste, ihn mit auf die Liste zu setzen.« »Auf der Liste steht er jedenfalls«, sagte ich, »und er schreibt mir hier, dass er mit Vergnügen mir das einzig wahre System der Gefangenenbehandlung in Wirksamkeit zeigen werde, den einzigen untadelhaften Weg, Verbrecher auf richtige und dauernde Weise zur besseren Erkenntnis und zur Reue zu bringen, wie du wohl weißt, durch Einzelhaft. Was meinst du dazu?« »Zu dem System?« frug Traddles und machte ein ernstes Gesicht. »Nein, ob ich das Anerbieten annehmen soll und ob du mitkommen willst.« »Ich habe nichts dagegen«, sagte Traddles. »Dann will ich ihm schreiben. Du weißt doch noch, von unserer Behandlung will ich gar nicht sprechen, wie dieser selbe Creakle seinen Sohn aus dem Hause wies und wie er seine Frau und seine Schwester behandelte.« »Ich weiß es noch recht gut«, sagte Traddles. »Aber wenn du den Brief liesest, so wirst du finden, dass er der allerzärtlichste Mensch gegen Verbrecher ist, die sämtliche Paragraphen des Kriminalgesetzes erschöpft haben«, sagte ich. »Obgleich ich nicht finden kann, dass eine Zärtlichkeit sich auf eine andere Klasse lebendiger Wesen erstreckt.« Traddles zuckte die Achseln und war gar nicht verwundert. Ich hatte das nicht von ihm erwartet und wunderte mich selbst nicht, sonst hätte ich nur wenig von den vielen anderen Satiren dieser Art in der Wirklichkeit wissen müssen. Wir einigten uns über die Zeit unseres Besuchs und ich schrieb noch diesen Abend an Mr. Creakle. An dem bestimmten Tage, ich glaube, es war der nächste Tag, aber das tut nichts, begaben Traddles und ich uns nach dem Gefängnisse, wo Mr. Creakle allmächtig war. Es war ein weitläufiges und festes Gebäude, das unendlich viel Geld gekostet hatte. Ich konnte mich des Gedankens nicht erwehren, als wir uns dem Tore näherten, welch Geschrei im Lande ertönt wäre, wenn jemand vorgeschlagen hätte, nur das halbe Geld, was es gekostet hatte, zur Erbauung einer Industrieschule für die Jugend oder einer Stiftung für alte, verdiente Bedürftige anzuwenden. In einem Amtszimmer, das im Erdgeschoss des babylonischen Turmes hätte sein können, so fest war es, wurden wir unserem alten Schuldirektor vorgestellt. Er stand in einer Gruppe von zwei oder drei der geschäftseifrigen Friedensrichter und einigen Gästen, die sie mitgebracht hatten. Er empfing mich wie ein Mann, der meinen Geist in längst vergangenen Tagen gebildet und mich immer zärtlich geliebt hatte. Als ich Traddles vorstellte, sprach Mr. Creakle in ähnlicher Art, aber in geringerem Grade es aus, dass er immer Traddles Führer, Philosoph und Freund gewesen. Unser ehrwürdiger Lehrer war viel älter geworden, sah aber nicht besser aus. Sein Gesicht war noch so feurig wie früher, die Augen waren noch ebenso klein und lagen etwas tiefer. Das dünne, feucht aussehende graue Haar, dessen ich mich noch von früher her erinnerte, war fast verschwunden, und die dicken Adern auf seinem kahlen Kopf sahen dadurch nicht angenehmer aus. Nach einiger Unterhaltung mit diesen Herren, nach der ich hätte glauben sollen, dass es auf der Welt nichts Beachtenswerteres gäbe als eine gute Pflege der Gefangenen um jeden Preis und dass auf der ganzen weiten Erde außerhalb der Gefängnisse nichts zu tun sei, begannen wir unsere Besichtigung. Da gerade Essenszeit war, gingen wir zuerst in die große Küche, wo das Essen für jeden Gefangenen besonders, man brachte es ihm in seine Zelle, mit der Regelmäßigkeit und Abgemessenheit eines Uhrwerks angerichtet wurde. Ich sagte halblaut zu Traddles, dass ich wissen möchte, ob es niemand einfiel, welch auffälliger Unterschied zwischen diesen reichlichen Speisen von auserlesener Güte und den Mittagessen nicht der Armenhausbewohner etwa, sondern der Soldaten, Matrosen, der ackerbauenden Bevölkerung, der großen Masse der ehrenwerten Arbeiter war, von denen nicht einer aus 500 nur einmal halb so gut essen konnte. Aber ich erfuhr, dass das System gute Kost verlange und, um ein für allemal mit dem System fertig zu werden, ich fand, dass in dieser Hinsicht wie in jeder anderen das System allem Zweifel ein Ende machte und alle Anomalien erklärte. Niemand schien die leiseste Ahnung zu haben, dass ein anderes System als das System zu berücksichtigen sei. Als wir durch die prächtig gewölbten Gänge gingen, frug ich Mr. Creakle und seine Freunde, was die Hauptvorzüge dieses alles überragenden Systems sei. Die Vorzüge waren die vollständige Isolierung der Gefangenen, so dass keiner von den hier Befindlichen das Geringste von dem anderen wusste, und die allmähliche Erziehung der Gefangenen zu einem gesunden Zustande des Gemüts, der zu aufrichtiger Zerknirschung und Reue führte. Als wir aber einzeln ihre Zellen besichtigten und durch die Gänge schritten, an denen diese Zellen lagen, und uns erklären ließen, wie sie dem Gottesdienst beiwohnten, da kam es mir sehr wahrscheinlich vor, dass die Gefangenen ziemlich viel voneinander wüssten und ziemlich vollständig miteinander im Verkehr standen. Das ist seitdem, glaube ich, nachgewiesen worden. Da aber die bloße Erwähnung eines solchen Zweifels entschiedene Blasphemie gewesen wäre, sah ich mich so fleißig als nur möglich nach der Buße um. Und auch hier konnte ich mich nicht von Misstrauen freimachen. Ich fand in der Form der Buße eine Mode so vorherrschend wie draußen an den Röcken und Westen in den Schneiderläden. Ich fand sehr viel zur Schautragen von Reue, dass ich überall fast ganz gleich blieb und selbst in den Worten nur sehr wenig voneinander abwich, was mir außerordentlich verdächtig vorkam. Ich fand sehr viele Füchse, die ganze Weinberge von unerreichbaren Trauben verschmähten, aber ich fand sehr wenig Füchse, denen ich im Bereich einer einzigen Traube getraut hätte. Vor allem fand ich, dass diejenigen, welche ihre Reue am meisten zur Schau trugen, die allergrößte Teilnahme erweckten und dass ihre Eitelkeit, der Mangel an Unterhaltung und ihre Liebe zur Heuchelei, welche viele von ihnen in fast unglaublichem Maße besaßen, wie ihre Verbrechergeschichte zeigte, sie antrieben zu diesem zur Schau tragen und dass sie darin Befriedigung fanden. Doch ich hörte im Verlauf unserer Besichtigung so oft eine gewisse Nummer 27 erwähnen, welche der Liebling war und ein Mustergefangener zu sein schien, dass ich mein Urteil verschob, bis ich Nummer 27 gesehen. 28 war ebenfalls ein ganz besonders glänzender Stern, aber er hatte das Unglück, dass seine Pracht neben dem außerordentlichen Glanze von 27 etwas erblich. Ich hörte so viel von 27, von seinen frommen Ermahnungen an alle, die in seine Nähe kamen, und von den schönen Briefen, die er beständig an seine Mutter schrieb, die er für eine große Sünderin zu halten schien, dass ich seinen Anblick wirklich mit Ungeduld erwartete. Ich musste meiner Ungeduld noch einige Zeit Zügel anlegen, weil 27 zum Schlusseffekt vorbehalten war. Aber endlich standen wir vor der Tür seiner Zelle und Mr. Creakle, der durch ein kleines Loch hineingeblickt hatte, berichtete uns mit der größten Bewunderung, das er in einem Gesangbuch lese. So viele Köpfe stürzten sofort vor, um Nummer 27 im Gesangbuch lesen zu sehen, dass das kleine Loch von mindestens 6 Köpfen auf einmal besetzt war. Um diesem Übelstande abzuhelfen und uns eine Gelegenheit zu geben, mit 27 in ihrer ganzen Reinheit zu sprechen, ließ Mr. Creakle die Tür der Zelle aufschließen und 27 auf den Gang herauskommen. Das geschah, und wen anders sollten Traddles und ich zu unserem größten Erstaunen in dieser bekehrten Nummer 27 erblicken als Uriah Heep. Er erkannte uns sogleich und sagte, wie er heraustrat, mit der alten kriechenden Bewegung: »Wie geht es Ihnen, Mr. Copperfield? Wie geht es Ihnen, Mr. Traddles?« Diese Erkennung erregte die Bewunderung aller Anwesenden. Mir schien es fast, als wunderten sie sich, dass er nicht stolz war und uns beachtete. »Nun«, sagte Mr. Creakle und bewunderte ihn mit melancholischer Teilnahme, »wie befinden Sie sich heute?« »Ich bin sehr demütig, Sir«, entgegnete Uriah Heep. »Das sind Sie immer, 27«, sagte Mr. Creakle. Hier fragte ein anderer Herr außerordentlich angelegentlich, »Befinden Sie sich wirklich recht gut?« »Ja, ich danke Ihnen, Sir«, sagte Uriah Heep und blickte dahin, wo der Herr stand. »Ich befinde mich hier viel besser als jemals draußen. Ich erkenne jetzt meine Torheiten, Sir, und deshalb befinde ich mich wohl.« Mehrere der Herren waren sehr gerührt, und ein dritter Herr drängte sich vor und frug mit außerordentlichem Gefühl, »Wie finden Sie das Rindfleisch?« »Ich danke Ihnen, Sir«, entgegnete Uriah und blickte jetzt nach dieser Seite. »Es war gestern zäher, als gut war, aber es ist meine Pflicht, still zu dulden. Ich habe Torheiten begangen, meine Herren«, sagte Uriah und sah sich mit demütigem Lächeln um, »und muss nun die Folgen ohne Murren tragen.« Nachdem ein Gemurmel geschwiegen, halb zusammengesetzt aus Befriedigung über 27s himmlischen Gemütszustand und halb aus Entrüstung über den Lieferanten, der ihm Ursache zur Klage gegeben, was Mr. Creakle sofort notierte, stand 27 in unserer Mitte, als ob er sich als das schönste Stück in einem sehr schönen Museum fühlte. Damit uns Neulingen auf einmal ein Übermaß von Licht treffen sollte, wurde auch 28 herausbefohlen. Ich war schon sehr erstaunt, dass ich es nur bis zu einer Art resignierter Verwunderung bringen konnte, als Mr. Littimer heraustrat, in der Hand ein gutes Buch. 28, sagte ein Herr mit einer Brille, der noch nicht gesprochen hatte. »Sie beklagten sich vorige Woche über den Kakao. Wie ist er seitdem gewesen?« »Ich danke Ihnen, Sir«, entgegnete Mr. Littimer. »Er war besser. Wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, es zu erwähnen, Sir, so glaube ich nicht, dass die Milch, mit der er gekocht wird, ganz rein ist. Aber ich weiß recht gut, Sir, dass man in London die Milch sehr verfälscht und dass reine Milch nur sehr schwer zu erlangen ist.« Es schien mir, dass der Herr mit der Brille seine 28 gegen Mr. Creakles 27 protegierte, denn jener von den beiden ritt seinen Mann vor. »Wie ist Ihr Seelenzustand, 28?« sagte der Herr mit der Brille. »Ich danke Ihnen, Sir«, entgegnete Mr. Littimer. »Ich erkenne jetzt meine Torheiten, Sir. Es macht mir sehr viel Kummer, wenn ich an die Sündhaftigkeit meiner früheren Genossen denke. Aber ich hoffe, Sie werden Vergebung finden.« »Sie sind selbst ganz glücklich?« fragte der Herr und nickte ihm ermutigend zu. »Ich danke Ihnen recht sehr, Sir«, entgegnete Mr. Littimer. »Vollkommen glücklich.« »Haben Sie ein Anliegen auf dem Herzen?« sagte jetzt der Herr. »Dann sprechen Sie es aus, 28.« »Sir«, sagte Mr. Littimer, ohne aufzublicken, »wenn mich meine Augen nicht getäuscht haben, so ist ein Herr hier, der mich in meinem früheren Leben gekannt hat. Es kann diesem Herrn vielleicht von Nutzen sein, wenn er weiß, Sir, dass ich meine früheren Torheiten ganz dem Umstande zuschreibe, dass ich ein leichtsinniges Leben im Dienste junger Herren verbracht und mich von ihnen zu Schwächen habe hinreißen lassen, denen zu widerstehen ich nicht stark genug war. Ich hoffe, der Herr wird das als Warnung annehmen und mir es nicht als Anmaßung auslegen. Es geschieht zu seinem Besten. Ich bin meiner früheren Torheiten bewusst. Er wird alle Sünde und alles Unrecht bereuen, an dem er teilgenommen hat. Ich bemerkte, dass mehrere Herren sich eine Hand vor die Augen hielten, als ob sie eben in eine Kirche getreten wären. »Das macht Ihnen Ehre, 28, entgegnete der Herr mit der Brille. »Ich hatte es von Ihnen erwartet. Haben Sie sonst noch etwas?« »Sir«, gab Mr. Littimer zur Antwort und zog ein wenig die Augenbrauen in die Höhe, ohne aber die Augen aufzuschlagen, »ich kannte ein Mädchen, das in einen schlechten Lebenswandel verfiel und das ich zu retten versuchte, was mir aber nicht gelang. Ich bitte diesen Herrn, wenn es in seiner Macht steht, diesem Mädchen von mir zu sagen, dass ich ihr schlechtes Benehmen gegen mich verzeihe und dass ich sie zur Reue ermahne, wenn er so gut sein will.« »Ich bezweifle nicht, 28, sagte jetzt der Herr, dass der Herr, von dem Sie sprechen, so tief wie wir alle fühlen, was Sie so angemessen ausgedrückt haben. Wir wollen Sie nicht länger aufhalten.« »Ich danke Ihnen, Sir«, sagte Mr. Littimer. »Meine Herren, ich wünsche Ihnen guten Tag und hoffe, dass Sie und Ihre Familie ebenfalls Ihre Schlechtigkeit einsehen und sich bessern.« Damit entfernte sich Nummer 28, nachdem er noch einen Blick mit Uriah gewechselt, als ob sie nicht so ganz und gar unbekannt miteinander wären, und ein Gemurmel ging durch die Versammelten, als die Tür hinter ihm zugeschlossen wurde, dass er ein sehr achtbarer Mann und ein schönes Exemplar sei. »Nun, 27, sagte Mr. Creakle, der jetzt mit seinem Mann auf die freie Bahn kam, »kann jemand etwas für Sie tun, dann sagen Sie es nur.« »Ich wollte in aller Demut um Erlaubnis bitten, meiner Mutter schreiben zu dürfen«, entgegnete Uriah und verzerrte sein tückisches Gesicht. »Das soll Ihnen gewiss gestattet werden«, sagte Mr. Creakle. »Ich danke Ihnen, Sir. Ich bin in großer Sorge wegen der Mutter. Ich fürchte, sie ist nicht sicher.« Jemand fragte unvorsichtigerweise, »Sicher? Wovor?« Aber als Antwort darauf ertönte ein entrüstetes Still. »Sicher im ewigen Leben, Sir«, gab Uriah zur Antwort und krümmte sich nach der Richtung der Stimme hin. »Ich wollte, die Mutter wäre in meinem Zustande. Ich hätte nie einen gegenwärtigen Zustand erreicht, wenn ich nicht hierher gekommen wäre. Ich wollte, die Mutter käme hierher. Es wäre für alle besser, wenn sie eingesteckt und hierher gebracht würden.« Diese Äußerung erregte unbegrenzte Befriedigung, wie mir schien, größere Befriedigung als jede andere an diesem Tage vernommene. »Ehe ich hierher kam«, sagte Uriah und warf uns einen Seitenblick zu, als ob er die äußere Welt, zu der wir gehörten, vergiften wollte, wenn er könnte, beging ich Torheiten, aber jetzt erkenne ich meine Torheiten. Es ist viel Sünde draußen, es ist viel Sünde in meiner Mutter. Es ist nichts als Sünde überall, außer hier.« »Sie haben sich sehr verändert«, sagte Mr. Creakle. »Oh Gott, ja, Sir«, rief der hoffnungsvolle Büßende. »Sie würden nicht rückfällig werden, wenn Sie wieder hinauskämen?«, frug jemand. »Oh mein Gott, nein, Sir!« »Das freut uns sehr zu hören«, sagte Mr. Creakle. »Sie haben vorhin Mr. Copperfield begrüßt, 27. Wünschen Sie ihm noch etwas zu sagen?« »Sie kannten mich lange Zeit, bevor ich hierher kam und ganz anders wurde, Mr. Copperfield«, sagte Uriah und sah mich mit einem Blick an, wie ich ihn selbst an ihm noch nicht gesehen hatte. »Sie kannten mich, als ich trotz meiner Torheiten demütig war unter den Stolzen und sanft unter den Gewalttätigen. Sie waren selbst gewalttätig gegen mich, Mr. Copperfield. Einmal schlugen Sie mich ins Gesicht. Sie wissen es noch.« Allgemeines Mitleid, verschiedene zornige Blicke auf mich. »Aber ich verzeihe Ihnen, Mr. Copperfield«, sagte Uriah und benutzte seinen langmütigen Charakter zu einem gotteslästerlichen Vergleich, den ich hier nicht niederschreiben will. »Ich vergebe allen. Es würde mir selbst schlecht anstehen, Groll im Herzen zu hegen. Ich vergebe Ihnen vollständig und freiwillig und hoffe, Sie werden in Zukunft Ihre Leidenschaften bezähmen. Ich hoffe, Mr. W. wird bereuen und Miss W. und die ganze sündhafte Rotte. Sie sind mit großem Leid heimgesucht worden und ich hoffe, dass es Ihnen guttun möge, aber besser wäre es, Sie kämen hierher. Mr. W. sollte lieber hierher kommen und auch Miss W. Das Beste, was ich Ihnen wünschen kann, Mr. Copperfield, und allen diesen Herren ist, dass man sie einsteckte und hierher brächte. Wenn ich an meine früheren Torheiten denke und an meinen gegenwärtigen Zustand, fühle ich, dass das Beste für sie wäre. Ich bemitleide alle, die nicht hierher kommen.« Er schlich in seine Zelle zurück, begleitet von einem Chor unterdrückten Beifalls, und sowohl Traddles als ich fühlten uns sehr erleichtert, als die Tür hinter ihm wieder geschlossen war. Es war ein charakteristisches Zeichen dieser Besserungsanstalt, dass ich erst nach der Ursache des Hierseins dieser beiden Verbrecher fragen musste. Wie es schien, war das Letzte, von dem die Rede sein konnte. Ich wendete mich an einen der beiden gefangenen Wärter, die, wie ich nach einigen leisen Andeutungen in ihrem Gesicht argwöhnte, recht wohl wussten, wie sie mit den beiden Prachtexemplaren daran waren. »Wissen Sie vielleicht«, sagte ich, als wir durch den Gang schritten, »aus welchem Verbrechen Nummer 27 letzte Torheit bestand?« Die Antwort war, es sei eine Banksache gewesen. »Eine Betrügerei gegen die Bank von England?« frug ich. »Ja, Sir. Betrug, Fälschung, Komplott. Er und noch ein paar andere. Er leitete die anderen an. Es war ein tief angelegter Plan und galt einer bedeutenden Summe. Das Urteil lautete auf lebenslängliche Deportation. 27 war der Schlaueste von der Bande und hätte sich beinahe herausgelogen, aber nicht ganz.« Die Bank war genau noch imstande, ihm Salz auf den Schwanz zu streuen, aber auch nur gerade. Wissen Sie, was 28 verbrochen hat? 28, sagte mir der Mann in leisem Tone und mit einem vorsichtigen Blick über die Achsel, um nicht bei so statutenwidrigen Äußerungen über diese Unbefleckten vor Creakle und den übrigen belauscht zu werden, 28, ebenfalls Deportation, erhielt einen Dienst und stahl einem jungen Herrn so an 250 Pfund in Gold und Wertsachen am Tage vor einer Reise ins Ausland. Ich erinnere mich deshalb des Falls noch sehr deutlich, weil der Verbrecher von einer Zwergin gefasst wurde. Von wem? Von einer Zwergin. Ich habe den Namen vergessen. Doch nicht Maucha? »Ja, ja, so hieß sie. Er war allen seinen Verfolgern entgangen und war im Begriff, sich mit einer falschen Perücke und falschem Bart und unerkennbar verkleidet nach Amerika einzuschiffen, als die kleine Frau, die gerade in Southampton war, ihn zufällig auf der Straße traf und ihn mit ihrem scharfen Blick unverzüglich erkannte, ihm zwischen die Beine lief, um ihn umzuwerfen und ihn festgepackt hielt wie der Tod.« »Vortreffliche Miss Maucher«, rief ich. »Das hätten Sie auch gesagt, wenn Sie die kleine Frau während der Verhandlungen in der Zeugenloge auf einem Stuhl hätten stehen sehen«, sagte mein Freund. Er schlug ihr das Gesicht blutig und hämmerte ihr auf die grässlichste Weise auf dem Kopf herum, als sie ihn gepackt hielt, aber sie ließ nicht eher los, als bis er eingesperrt war. Sie hielt ihn so fest, dass die Polizeibeamten sie beide zusammen festnehmen mussten. Sie gab ihre Zeugenaussagen in der bestimmtesten und unerschütterlichsten Weise ab, erhielt große Lobsprüche von den Richtern und wurde mit beifälligem Hurra nach Hause geleitet. Sie sagte vor Gericht, sie hätte ihn allein festgenommen, wegen etwas, was sie von ihm wusste, und wenn er Simson wäre. Und das glaube ich ihr wahrhaftig. Ich glaube es auch und hielt Miss Mauser deshalb in hoher Achtung. Wir hatten jetzt alles gesehen, was zu sehen war. Es wäre vergebliche Mühe gewesen, einem Mann wie den ehrenwerten Mr. Creakle vorzustellen, dass 27 und 28 noch ganz dasselbe wären, was sie früher gewesen, dass die heuchlerischen Schurken gerade die Leute seien, welche an einem solchen Ort eine solche Maske vornehmen würden, dass sie ihren Marktpreis durch die sofortigen Dienste, die sie ihnen nach ihrer Deportation leisten würde, mindestens so gut kennten wie wir. Mit einem Worte, dass es eine faule, hohle, peinliche, gedankenerregende Sache sei. Wir überließen sie ihrem System und sich selber und gingen von Verwunderung erfüllt nach Hause. »Vielleicht ist es gut, Traddles«, sagte ich, »wenn anfangs schlechte Steckenpferde scharf geritten werden, umso eher werden sie zu Tode geritten.« »Das hoffe ich«, entgegnete Traddles. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 13. Februar 2025.